Abschnitt 14 aus In der Geisterstunde und andere Spukgeschichten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. In der Geisterstunde und andere Spukgeschichten von Paul Heise. Das Haus zum ungläubigen Thomas oder des Spirits Rache. Teil 4. Als er sich im Freien befand, überkam ihn ein solches Wohlgefühl der beengenden Luft, in diesem hochachtbaren Philisterhause entronnen zu sein, dass er seiner jungen doktoralen Würde vergessend den Hut schwenkte, einen Luftsprung tat und ein Studentenlied vor sich hinsummte. Ein paar Nachbarsleute, die ihn kannten und um sein Verhältnis zu der schönen Stadtarzttochter wussten, flüsterten sich, als er achtlos an ihnen vorüberging, lächelnd zu, es möge wohl eben zwischen dem jungen Paar richtig geworden und der junge Herr vom Verlobungsweine ein wenig angeheitert sein. Philipp aber strebte aus den dunklen Gassen hinaus ins Freie und atmete tief auf, als er die schattigen Anlagen erreichte, die am Flusse sich hinzogen und über Tag von sämtlichen Kindern der Stadt mit ihren Wärterinnen bevölkert waren. Zu dieser späten Stunde aber wandelten hier nur einzelne Liebespaare, deren vorbeigleitende, zärtlich verschlungene Schatten den einsamen Wanderer zu schwermütigen Betrachtungen anregten. Er setzte sich auf eine Bank und sah lange durch die leise schwankenden Wipfel zu den Sternen hinauf, von denen eine weiche Kühle zu ihm herabfloss. Mit verstohlenem Rauschen zog der Fluss zu seinen Füßen dahin. Philipp musste denken, wie lieblich es wäre, in einem Nachen sich von der Strömung forttragen zu lassen, ein gewisses junges Wesen an seiner Seite, die ganze Nacht hindurch, um im ersten Frührot bei irgendeinem versteckten Häuschen zu landen und sich dort einen eigenen Herd zu gründen. Das Bild der kleinen Gundula trat so lebendig vor ihn hin und erschien mit all seinen Reizen und Tugenden in so hellem Licht, dass er die Sehnsucht, die leibhaftige holde Person in die Arme zu schließen, nicht bezwingen konnte, sondern aufsprang und schnurstracks den Weg nach der Stadt wieder einschlug, entschlossen, heute noch, es koste, was es wolle, in das Spukhaus einzudringen und mit Mama Cordula ein ernstes Wort über Gegenwart und Zukunft zu reden. Als er aber die äußeren Quartiere der Stadt durchschritten hatte und sich seinem Ziele näherte, fiel ihm eine ungewohnte Bewegung in den Straßen auf. Ein Rennen und Rufen der Menschen, die sonst um diese zehnte Stunde in ihren Häusern oder beim Biere saßen. Er forschte nach und hörte mit heftigem Schrecken, dass ein Brand in der Spukgasse ausgebrochen sei. Nun stürmte er allen voran und machte sich, da er die Straße erreicht hatte und den Feuerschein an den schwarzen Häusern hoch aufglühen sah, mit Drängen und Stoßen Bahn durch das dichte Gewühl, das den Eingang versperrte. Die Leute aber standen ganz müßig und gafften nach der Stelle, von wo die rote Lohe aufstieg, so dass es Philipp nicht schwer wurde, sich bis zu der Unheilsstätte durchzukämpfen. Seine furchtbare Ahnung hatte ihn nicht betrogen. Es brannte wirklich in dem Hause zum ungläubigen Thomas. Und zwar schlug die Flamme bis jetzt nur aus der Pförtnerzelle hervor und begann eben erst das alte Eingangstor zu umzüngeln. Die Menschen aber, die im Halbkreis davor standen, wiesen auf das feurige Schauspiel mit stumpfem Gleichmut oder gar mit hämischem Grinsen. Einzelne Hohnreden wurden laut. Es sei Zeit gewesen, dass den alten Hexenmeister endlich der Satan beim Kragen gepackt habe. Er werde vielleicht Gold haben machen wollen und aus dem Tiegel sei eine Höllenflamme aufgeschlagen, die ihm den Schopf versenkt habe. Es könne keinem Christenmenschen zugemutet werden, einen solchen Brand zu löschen und dem Strafgericht des Himmels Einhalt zu tun. Sobald Philipp das Haus erreicht hatte und die Lage überschaute, rief er den Umstehenden zu, Äxte zu holen und das Tor einzubrechen, um die zu retten, die in den Hofzimmern wohnten. Kein Fuß rührte sich, nur ein paar freche Mäuler ließen sich vernehmen, es werde kein Schade sein, wenn das Hexenpack verbrenne, es habe längst den Scheiterhaufen verdient, was mit einem allgemeinen Gelächter aufgenommen wurde. Mit knirschendem Ingrimm hörte es der Jüngling und spähte umher nach irgendeinem Werkzeuge, das Tor zu sprengen. Eben ergriff er einen Balken, den die Pflasterer am Rande des Bürgersteiges zurückgelassen hatten, und schleppte mit übermenschlicher Anstrengung die Last heran, das glimmende Holzwerk des Tores damit zu zertrümmern, als das morsche Schloss wie durch ein Wunder von selbst aus den Haspen wich und das Tor langsam sich nach innen zu in seinen Angeln bewegte. In der dunklen Öffnung aber erschien eine seltsame menschliche Gruppe, das Gundelchen, seine Mutter Huckepack durch den funkensprühenden Qualm ins Freie tragend. Das Kind hatte sich heute früher als sonst zu Bett gelegt, von der Tagesarbeit ermüdet und war durch den Schreckensruf der Alten, die sich nebenan noch keinen Schlaf gönnte, aufgeweckt worden. Als sie den Feuerschein gewahrte, hatte sie nur ein Röckchen um die Hüften gebunden, ein Tuch um ihre nackten Schultern geschlagen, sich aber nicht die Zeit genommen, Schuhe und Strümpfe anzuziehen, sondern rasch entschlossen die schwer bewegliche Mutter sich auf den Rücken geladen und die teure Last das Treppchen hinab über den Hof getragen. Dort ein paar qualvolle Augenblicke in den schwarzen Hausflur starrend, bis die hilfreiche Hand ihres Schutzengels das Haustor öffnete. Wie sie nun draußen stehen blieb, gebückt unter der lebendigen Bürde und sich im Kreise der zurückweichenden Menge umschauend den jungen Gastfreund erblickte, der mit einem Freudenschrei den Balken fallen ließ und auf sie zustürzte, überflog ein seliges Lächeln ihr hochgerötetes Gesicht, und sie lispelte mit den frischen Lippen. »Guten Abend, Herr Doktor!« Welche einfachen Worte diesem wie die süßeste Musik erklangen. Er konnte aber nichts hervorbringen als »Gott sei Dank! O Gundelchen, dass du nur lebst!« und hätte sie gern samt der Mutter auf ihrem Rücken umfasst und an sein Herz gedrückt, wenn nicht zu viele Augen auf sie gerichtet gewesen wären. Noch immer ließ sie ihre Last nicht zur Erde nieder, schien aber ratlos, wohin sie sich damit wenden solle. Vergebens redete Philipp in die Leute hinein, eine tragbare oder auch nur einen Schubkarren herbeizuschaffen. Sie drehten alle die Köpfe weg, zuckten die Achseln und murmelten Verwünschungen. »So müssen wir es wohl allein besorgen, Gundelchen, wenn diese frommen Christen nicht so viel Nächstenliebe erschwingen können«, rief der junge Mann, und indem er die Alte sanft auf die Erde setzte, verschränkte er die Hände mit denen des Mädchens und hob die Mutter auf diese schwebende Sänfte wieder hinauf, ihr zuredend, dass sie die Arme um seinen und ihres Kindes Nacken schlingen möchte. So trugen sie die willenlos Gehorchende, die leise vor sich hinseufzte, durch das auseinanderstiebende Gewühl der Gasse hinab bis auf den Marktplatz, und da dort zufällig eine leere Droschke schläfrig über das unebene Pflaster rasselte, rief Philipp sie an, hob die beiden Frauenzimmer hinein und schwang sich selbst auf den Rücksitz, dem Kutscher zurufend, dass er sie nach einem Wirtshäuschen fahren solle, das eine halbe Stunde von der Stadt entfernt am Flusse lag und für die besseren Familien als Ziel ihrer sommerabendlichen Spaziergänge diente. Aus der Spukgasse, die sich mehr und mehr vom Feuerschein rötete, klang ein dumpfes Summen und Brausen ihnen nach. Jetzt hörte man auch das Rollen der Spritzenwagen, die endlich sich nach der Brandstätte hin bewegten. Von allen Seiten strömte groß und klein der verrufenen Gasse zu. Sie überhalten bald die letzten Häuser im Rücken gelassen und fuhren in langsamem Trabe in die hellgestirnte Nacht hinaus. Erst jetzt fand der junge Doktor die nötige Gemütsruhe, das gerettete Paar sich näher anzusehen. Die Mutter lag in sich zusammengeduckt in der Ecke des Wagens, mit geschlossenen Augen, wie wenn sie ihre Gedanken sammeln müsse, um das Wunder ihrer glücklichen Flucht aus der Todesgefahr dem Himmel recht von Herzen zu danken. Ihr Kind neben ihr saß, sich in seiner notdürftigen Bekleidung ein wenig schämend und das Tuch fest um die Schultern ziehend, sprachlos dem jungen Mann gegenüber. Aber die schwarzen Augen wichen den seinen nicht immer aus, und nur wenn ihre nackten Füße unter dem Röckchen einmal zum Vorschein kamen, schlug sie die langen Wimpern hastig nieder. Er fragte, ob sie friere. Sie schüttelte den Kopf. Gleichwohl zog er sein Tuch aus der Tasche und wickelte es um ihre schlanken Knöchel. Dann streckte er die Hand aus und sie legte die ihre mit einem lieblich treuherzigen Blick hinein. Und so hielten sie sich wie zu einem stummen Gelöbnis fest bei den Händen, zuweilen durch einen herzlichen Druck das Unausgesprochene bekräftigend, bis der Wagen bei dem Wirtshäuschen anhielt. Jetzt erst öffnete die Mutter die Augen, sprach aber noch immer kein Wort und ließ es geschehen, dass Philipp sie aus dem Wagen hob und ins Haus trug. Wirt und Wirtin waren nicht wenig erstaunt, als sie der wunderlichen späten Gäste ansichtig wurden, für welche der junge Mann eines der Zimmer im oberen Stock, in denen hin und wieder ein Sommerfrischling herbeigefand, in Beschlag nahm. Er gab dem Wirt ein Goldstück und sagte, es werde sein Schade nicht sein, wenn er die Damen, die bei einem Brande in der Stadt sich mit genauer Not gerettet hätten, aufs Sorgsamste bediene, übrigens gegen jedermann ihre Anwesenheit geheim halte. Die Frau Wirtin werde dem Fräulein wohl mit Schuhwerk und der nötigen Garderobe aushelfen. Dann stieg er selbst nach dem oberen Zimmer hinauf, wo Frau Cordula vor sich hinträumend in einem Lehnstuhl saß, trat mit ernster Miene auf sie zu und sagte, »Liebe Mutter, ich werde Sie jetzt verlassen, um in die Stadt zurückzukehren. Vorher aber möchte ich noch etwas Wichtiges ins Reine bringen. Ich und Ihre liebe Tochter, wir haben uns vorhin während der Fahrt stillschweigend miteinander verlobt. Ich bitte nun, liebe Mutter, dass Sie uns Ihren Segen geben möchten. Ich verspreche Ihrem Kinde ein treuer Gatte und Ihnen ein liebevoller Sohn zu sein.« Die Mutter hatte ihm zugehört, ohne eine Miene zu verziehen, als ob sie auf etwas Ähnliches gefasst gewesen wäre. Jetzt sah sie ihn ruhig an, wiegte den klugen grauen Kopf leise hin und her und sagte, »Lieber Herr Doktor, Sie sind sehr gut, und ich glaube auch, dass es Ihnen ein redlicher Ernst mit Ihrer Bitte ist. Doch muss ich, alte Frau, einen kühlen Kopf behalten, wenn die Feuersbrunst Ihren Jungen erhitzt hat, dass er für recht und gut hält, was doch einmal eine Unmöglichkeit ist und bleibt. Sie sind ein gelehrter und reicher junger Herr, und wir sind arme Leute. Was wollen Sie Ihren Freunden antworten, wenn man Sie fragt, wie Sie nur an der Tochter der armen Schneidersfrau, die obenein als Hexe verschrien ist, einen Narren fressen konnten? »Dieses, liebe Mutter, ist meine Sache«, erwiderte Philipp mit Nachdruck, »und ich werde mich hüten, mich jetzt klar und deutlich darüber auszusprechen, damit die kleine Hexe hier nicht gar zu eitel wird. Im Übrigen ist es mir sehr gleichgültig, ob viele meiner guten Bekannten sich verwundern, den Kopf schütteln und die Nase rümpfen. Ja, ich freue mich auf das Gerede und Geraune in der Kirche, wenn der Dr. Philipp und die Jungfer Gundula als Verlobte von der Kanzel fallen. In 3 Wochen nämlich soll, falls es Ihnen, liebe Mutter, recht ist, die Hochzeit sein. Ich gedenke alsdann, die junge Frau Doktorin mit auf Reisen zu nehmen und ein ganzes Jahr lang mich mit ihr herumzutreiben. Da hat sie Zeit, ein bisschen weltläufig zu werden und so viel Schliff zu erhalten, wie auch der kostbarste Edelstein haben muss, um nach seinem Werte geschätzt zu werden. Einstweilen bleibt unsere liebe Mutter ruhig in der Wohnung, die wir hernach in meiner neuen Heimat beziehen werden, und ihre Tochter wird ihr hoffentlich fleißig in ihren Briefen vermelden, dass sie sich nicht betrogen hat, als sie für gut fand, an einem gewissen Dr. Philipp ihre Hexenkünste auszulassen. Er beugte sich zu der Alten herab und küsste sie herzlich auf beide Wangen, über die ein paar stille Tränen rannen. Darauf zog er das über- und überglühende Mädchen an seine Brust, küsste sie auf Lippen und Augen und stürmte dann, ehe eins der beiden zu Worte kommen konnte, die Treppe hinab, um sich eilig in den Wagen zu werfen und nach der Stadt zurückzufahren. Das Haus zum ungläubigen Thomas war über Nacht vollständig ausgebrannt, so dass, da der Morgen heraufdämmerte, nur noch die beiden schwarzen Mauern wie die Wände eines tiefen Schachtes oder Brunnens aufragten, während der Kastanienbaum als ein Aschenberg auf dem Hofe lag und von dem Stallgebäude nur noch rauchende Trümmer den Boden bedeckten. In dem Pförtnerstübchen aber fand man ein Häuflein schwärzlicher Menschengebeine und in seiner Mitte 4 Messingstückchen, die von der großen böhmischen Bibel herrührten und trotz der scharfen Glut nicht geschmolzen waren. Droben jedoch, auf dem spitzen Fürst eines der Nachbarhäuser, saßen im ersten Morgengrauen die beiden früheren Inwohner der Remise, beide in äußerst schlechter Laune. Heinrich Wühler warf einen grimmigen Blick auf die nassen Trümmer der verkohlten Balken, von denen ein übelriechender Qualm aufstieg. »Die Komödie ist nun zu Ende«, sagte er, sich schüttelnd. »Es ist mir ein Gaudium, dass niemand ahnt, wer der Verfasser war.« »Sieh doch nicht etwa gar, Herr Heinrich«, fragte sein Kamerad, der über die Dächer weg in eine der Seitengassen spähte. »Versteht sich, ich und kein anderer«, erwiderte der verklärte Weinreisende. »Ihr müsst wissen, Johann, als ich dem niederträchtigen Burschen, dem Doktor, den Possen gespielt und ihn mit dem vornehmen Stadtfräulein auseinandergebracht hatte, bin ich nach Hause geflogen. Da sah ich den anderen, der mir immer wie Gift und Operment war, den Böhmen, wieder über seinem Zauberbuch hocken und huschte hinein, und da kam mir's, ihm die Suppe zu versalzen. Ich stieß die Lampe um, dass das Petroleum über seinen Tisch floss. Da gab's einen Knall, und weil der alte Narr sich nicht gleich zu helfen wusste, ist die ganze Pastete in Rauch aufgegangen. So hab ich an dem gottlosen Kuppler mein Mütchen gekühlt. Und jetzt segle ich geradeswegs wieder in unsere Oberwelt zurück. Die Hölle auf Erden hab ich satt. Wenn's droben auch verdammt langweilig ist, der jüngste Tag wird doch nicht ewig auf sich warten lassen. Die verrückten Lebendigen treiben's ja so toll, dass der Herrgott es nicht lange mehr mit ansehen kann.« Er hob sich ein wenig, als ob er fortfliegen wollte. »Nehmen Sie mich mit, Herr Heinrich«, sagte die arme Seele Johann Grubers. »Auch mir ist's hier unten verleidet. Ich kündige den Dienst. Denn wie ich gestern bei meiner Rieke wieder mal nachsehen wollte, nee, werde Ihnen nicht auf die Nase binden, in welcher Gesellschaft ich sie fand und wie es da zuging. Ist eine verflucht angreifende Beschäftigung, so ein Spiritus zu sein. Hab mir's plaisierlicher gedacht. Jetzt kann mal ein anderer an die Reihe kommen, da das dumme Volk nun doch mal darauf versessen ist, sich was rapportieren zu lassen. Sehen Sie, Herr Heinrich, drüben blinzelt die Sonne über den Berg. Wir müssen uns sputen abzufahren, ehe es zu heiß wird. Ich habe auch immer vor 1000 Tage eingespannt, als ich noch bei meinem ersten Herrn diente. Huppla!« Und er wartete den Aufbruch seines Gefährten nicht ab, der sich langsamer ihm nachschwang, noch einen Blick befriedigter Schadenfreude auf die rauchenden Trümmer zurückwerfend, unter denen das arme Opfer seiner Rache begraben lag. Ende von Abschnitt 14. Ende von In der Geisterstunde und andere Spukgeschichten von Paul Heise.